Ja, vielen Dank für die Einladung und für die einführenden Worte. Bevor ich zu dem eigentlichen Thema des heutigen Abends komme, möchte ich nur ganz kurz noch darauf eingehen, dass sich ja heute auch die rassistischen Anschläge vom 19. Februar 2020 in Hanau zum sechsten Mal jähren. Damit sind 9 Menschen aus rassistischen Motiven heraus ermordet worden und erst vor kurzem ist ein 10. Opfer seinen Spätfolgen erlegen. Genau, das wollte ich nur erwähnen, weil wir eben an diesem doch symbolträchtigen Tag diesen Vortrag halten, der sich einem anderen Thema widmet. Aber es gibt bestimmt heute in Dresden, aber vielleicht auch in den kommenden Tagen Veranstaltungen auch zum 19. Februar. Genau, das wollte ich nur nicht unerwähnt lassen. Aber heute beschäftigen wir uns hier mit dem bereits angesprochenen Thema, nämlich dem Verhältnis von Antisemitismus und Moral. Ich werde jetzt ungefähr so 40, 45 Minuten sprechen und danach werden wir dann, glaube ich, noch ausreichend Zeit für Diskussionen haben. Genau. Beschäftigt man sich mit dem Verhältnis von Antisemitismus und Moral, so wird bei vielen der erste Impuls sein, dieses Verhältnis als eines des Ausschlusses zu denken. Das heißt, wer Antisemitin ist, kann nicht moralisch sein, wer moralisch ist, kann nicht Antisemitin sein. Und auch in der Forschung wurde der Zusammenhang von Antisemitismus und Moral systematisch eher wenig beachtet. Entgegen diesem primären Impuls, sprach Jean Améry jedoch bereits in den 1960er Jahren vom linken Antisemitismus als dem vermeintlich ehrbaren Antisemitismus. Und Eva Illouz wiederholte dieses Urteil, wenn sie in ihrem aktuellen Buch, der 8. Oktober, aus dem eben schon zitiert wurde, mit Blick auf die antizionistischen Protestbewegungen von einem, in Anführungsstrichen, tugendhaften Antisemitismus schreibt. Im Unterschied zu rechten Judenfeinden beriefen sich die progressiven Antizionisten nicht auf Hass, sondern auf Moral. Wer einen solchen vermeintlich tugendhaften Antisemitismus vertrete, sichere sich damit, so Illouz, ein moralisches Kapital, das der rechte Judenhass nach dem Holocaust nicht mehr für sich verbuchen konnte. Doch auch der rechte Antisemitismus, selbst der Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten, berief sich schon immer auf Moral. Die meisten überzeugten Nazis hielten sich selber nicht für Verbrecher, auch nicht nachträglich, wie etwa Raphael Groß in seiner Studie zu nationalsozialistischer Moral feststellt. Ganz im Gegenteil verstanden viele ihre Taten als moralische Notwendigkeit und auch die breite Zustimmung innerhalb der Bevölkerung bis hinein in die letzten Kriegstage war getragen von der normativen Überzeugungskraft antisemitischer Ideologien. Das Verhältnis von Massenmord und Moral, so stellt auch Harald Welzer in seiner Täterstudie fest, ist also nicht kontradiktorisch, sondern das einer wechselseitigen Bedingung. Ohne Moral hätte sich der Massenmord nicht bewerkstelligen lassen. Selbst Heinrich Himmler, der Orchestrator des industriellen Massenmords, verstand sich nach Aussagen seines Biografen bis zuletzt als Moralist. Und in seiner berühmten Posener Rede vor SS-Angehörigen rühmte er sich explizit damit, anständig geblieben zu sein und die schwierige Aufgabe der Vernichtung trotz zum Teil stark körperlicher Abwehrreaktionen erfüllt zu haben. Auch sein Antisemitismus schien also ein normatives System bereitzuhalten, das es ihm ermöglichte, schlimmste Verbrechen zu organisieren und sich trotzdem, beziehungsweise gerade deshalb, als guten Menschen zu verstehen und von anderen auch so wahrgenommen zu werden. Die Annahme, das Verhältnis von Antisemitismus und Moral sei ein grundsätzlich kontradiktorisches, muss also angezweifelt werden. Stattdessen kann gefragt werden, auf welche Formen von Moral sich Antisemiten unterschiedlichster Couleur berufen, um ihre Judenfeindschaft zu legitimieren. An dieser Stelle möchte ich eine kurze semantische Klärung vornehmen. Wenn ich in diesem Kontext von Moral spreche, meine ich das nicht primär in einem normativen, sondern eher in einem deskriptiven, also einem beschreibenden Sinn. Außerdem meine ich keine kohärente, in sich geschlossene Moraltheorie, sondern eher so etwas wie ein normatives Klima oder ein normatives Hintergrundwissen, das den gemeinsamen Raum der Gründe, des Lobes und des Tadels prägt. Im Alltag sind solche moralischen Überzeugungen nur in den seltensten Fällen und meist nur im Konfliktfall explizit Thema individueller oder kollektiver Reflexion. Mehr denn auf der Ebene des Bewusstseins wirken sie auf einer vorreflexiven Ebene der bereits angesprochenen moralischen Gefühle. Worüber wird sich empört? Wessen Groll gilt als legitim? Von wem werden wann Schuldgefühle erwartet? Und wo bleibt kollektive Empörung aus? In Bezug auf NS-Moral scheint die Annahme naheliegend, es handelte sich einfach um einen strikten Partikularismus. Ein Moralsystem also, das bestimmte Personen und Personengruppen aus ihrem Geltungsbereich ausschließt und so eine Sphäre der Amoralität schafft, in der Gewalt und Verfolgung bis hin zur Vernichtung möglich werden. Doch diese Annahme ist zu kurz gegriffen. Denn sie kann weder erklären, wie der Ausschluss selbst moralisch gerechtfertigt wird, noch erklärt sie die Systematik und den moralischen Eifer der Verfolgung. Auch ein Blick in den wirklich sehr großen Fundus moralphilosophischer Texte und Ethiken, die vor und während der Zeit des NS verfasst wurden, zeigt, dass sich durchaus auch nationalsozialistische Autoren affirmativ auf universalistische Begriffe wie etwa jenen der Menschheit, des Individuums oder des freien Willens bezogen und zum Teil explizit gegen einen moralischen Partikularismus oder Relativismus argumentierten. So stellt auch Leon Poljakow in seiner Einleitung zum dritten Band seiner Geschichte des Antisemitismus fest, Zitat: Wenn man eine Geschichte des Antisemitismus schreibt, dann schreibt man die Geschichte einer Verfolgung, die inmitten der abendländischen Gesellschaft mit den höchsten Werten dieser Gesellschaft verbunden war. Denn diese Verfolgung wurde in ihrem Namen durchgeführt. Zitat Ende. Ich denke, diese Eigenschaft des Antisemitismus, seine unmittelbare Verknüpfung mit Moral und moralischen Gefühlen, müssen wir ernster nehmen. Zwar gilt es inzwischen als Common Sense, dass Antisemitismus nicht nur eine nüchterne Weltanschauung ist, sondern mehr noch eine Leidenschaft, wie Sartre es ausdrückte. Dass diese leidenschaftlichen Gefühle jedoch nicht ausschließlich und vielleicht nur im Ausnahmefall in Gestalt von eruptiver Triebabfuhr, sadistischer Lust oder blindem Hass auftreten, sondern insbesondere in der viel alltäglicheren Gestalt moralischer Gefühle, trägt zu ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz wie subjektiven Wirksamkeit und Beständigkeit bei. Antisemitismus konnte und kann für viele Menschen eine überzeugende normative Kraft entfalten. Er ist damit wesentlich mehr bzw. etwas anderes als schlicht in Anführungsstrichen unbegründeter Hass. Antisemitinnen verstehen ihn explizit als moralische Haltung, die sich in moralischer Empörung und Schuldzuweisung sowie einer Verweigerung von Mitgefühl gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrückt. Bereits der christliche Antijudaismus interpretierte das Judentum nicht einfach als eine überholte Religion, von der man sich abgrenzen wollte. Jüdinnen und Juden wurde vielmehr vorgeworfen, die Erlösung der Menschheit, die Realisation der Moral schlechthin verhindert zu haben. Der Vorwurf des Gottesmordes konstituiert so gleichzeitig das Prinzip des Bösen, mit dem das Judentum identifiziert wurde. Sigmund Freud hat einsichtig gemacht, inwiefern sich in dieser Zuschreibung die Projektion eigener ambivalenter Gefühle gegenüber dem tabuartigen Charakter von Moral ausdrückt. In der ontogenetischen Reproduktion der Entstehung von Moral durch die Internalisierung der väterlichen Gewalt wiederholt sich auch diese Ambivalenz. Einerseits der Wunsch, den väterlichen Geboten Folge zu leisten und andererseits das Bedürfnis, sich ihnen zu widersetzen, den göttlichen Vater damit zumindest symbolisch zu töten. Der Antijudaismus kanalisiert so ein grundsätzliches Unbehagen mit der in diesem Fall christlichen Moral. Der moderne Antisemitismus entstand schließlich in einer Zeit, in der religiöse und traditionelle Moralbegründungen an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft verloren haben. Universalismus und Liberalismus hatten sich gesellschaftlich durchgesetzt. Das moderne bürgerliche Subjekt galt in der Folge als eines, das sich in kantischer Tradition ausschließlich geleitet von seiner eigenen Vernunft moralische Handlungsmaximen selbst aufgeben sollte. Das Judentum erschien Kant vor diesem Hintergrund als eine rückständige, Zitat, Gesetzesreligion, die mit moralischer Autonomie und Selbstgesetzgebung unvereinbar sei. Er plädierte in der Folge für eine, Zitat, Euthanasie des Judentums. Gleichzeitig wurden Jüdinnen und Juden im Zuge ihrer fortschreitenden gesellschaftlichen Emanzipation und Integration ebenfalls mit der aufgeklärten Moderne und ihren internen Widersprüchlichkeiten selbst identifiziert. Ein Grundtopos des Antisemitismus bestand, so bringt Raphael Groß diese widersprüchliche Doppelidentifikation auf den Punkt, in der Kombination zweier Argumente. Die Juden würden einerseits universale Werte verbreiten, um ihre partikularen Ziele durchzusetzen, und andererseits sei der jüdische Universalismus letztlich nicht mehr als ein Schwindel. Während der liberale Universalismus die Befreiung des Subjekts aus religiöser und gesellschaftlicher Fremdherrschaft und die universelle Verwirklichung eines würdevollen Lebens versprach, wird dieses Versprechen durch die kapitalistische Realität, in die er eingelassen ist, konsequent konterkariert. Nicht nur schloss der historische Universalismus von Anfang an einen Großteil der Menschheit aus seinem Geltungsbereich aus, er vollzog gegenüber traditionellen und religiösen Moralbegründungen darüber hinaus eine enorme Abstraktionsleistung. Nicht nur soll von konkreten, inhaltlich vorbestimmten moralischen Geboten und sich daraus ergebenden Handlungsanweisungen abstrahiert werden, auch vom konkreten Gegenüber gilt es zu abstrahieren, um die Handlungsmaxime als universelle verallgemeinern zu können. Und nicht zuletzt gilt es, von subjektiven Affekten und Gefühlen zu abstrahieren, die gemäß der kantischen Moralphilosophie als unzuverlässiger Störfaktor gelten. Diese Abstraktionsleistung des Universalismus führt zu einer zuvor nicht gekannten normativen Offenheit, Unsicherheit und Ambiguität, die Sigmund Baumann mit dem Begriff des Unbehagens in der Moderne beschreibt. Ein zentrales Moment des Antisemitismus ist, wie Stefan Kriegert in Bezug auf ökonomische Prozesse feststellt, der Hass auf deren abstrakte Seite, die in den Juden biologisiert wird. Das Nichtgreifbare wird so versucht, dingfest zu machen. Ganz ähnlich argumentiert auch Baumann mit Blick auf die Erfahrung normativer Abstraktheit und Destabilisation in der Moderne. Ihr folgt ein regressiv moderner Drang nach Ordnung und Reinheit. Im Mittelpunkt dieses Ordnungsbedürfnisses steht auch Baumann zufolge eine antisemitische Fiktion, die er den, Zitat, Conceptual Jew nennt. Dieser wird zum personifizierten Inbegriff normativer Ambiguität und Uneindeutigkeit, der das Unbehagen an der Moderne zu bannen verspricht. Auf ähnliche Weise argumentiert auch Sartre in seinem Porträt des Antisemiten, indem er die Idee des Juden als eine nach den Bedürfnissen, Unsicherheiten und insbesondere der Angst vor Freiheit und Verantwortung des modernen Subjekts geschmiedeten Projektionsfigur definiert. Die Idee des Juden oder der Conceptual Jew sind demnach nicht zuletzt normative Ordnungsfiguren, in denen Unsicherheit, Mehrdeutigkeit sowie die Angst vor Freiheit und Verantwortung personifiziert und kanalisiert werden können. Der Conceptual Jew stellt also nicht einfach eine Partikularität unter anderen dar, sondern ein jeglicher Moral entgegenstehendes Prinzip moralischer Unordnung und Obdachlosigkeit. Diese Projektion geht mit dem trügerischen Versprechen einher, der Ausschluss und die Vernichtung von Jüdinnen und Juden würde auch der Moderne und dem Universalismus ihre inneren Ambivalenzen austreiben und so tatsächlich die Möglichkeit einer, in Anführungsstrichen, moralischen Gemeinschaft schaffen. Universalistisch ist der Antisemitismus selbst, also vor allem in seinem Erlösungsanspruch. Seine Vorstellung, moralische Ordnung, stelle sich über den Ausschluss des vermeintlich Jüdischen her. So sollte während des Nationalsozialismus nicht nur das Deutsche Reich, sondern gleich die ganze Welt in Anführungsstrichen judenfrei gemacht werden. Gaza will free us all, hört man auch heute die tugendhaften Antisemiten skandieren, die sich dazu berufen fühlen, die Welt vom Staat Israel zu befreien. Israel avanciert damit zum Conceptual Jew unter den Staaten und zum Sinnbild eines die universale Gemeinschaft zersetzenden Partikularismus, dessen eigene Berufung auf universelle Prinzipien nie mehr sein könne als ein Schwindel, Stichwort etwa Pinkwashing oder Greenwashing. Antisemitismus, der klassische wie der tugendhafte, versteht sich also selbst als ein regressiv modernes Projekt zur Rettung oder Restitution einer vermeintlich moralischen Ordnung angesichts der Widersprüche, Krisen und uneingelösten Versprechen von Aufklärung und Universalismus. Er schenkt damit, wie Eva Illouz es in ihrem Buch zum 8. Oktober ausdrückt, einerseits kognitiven Trost, weil er durch grobschlächtige Kategorien der Welterklärung eine Leichtigkeit des Verstehens vorgibt. Er schenkt aber auch identitären und moralischen Trost, weil er eine neue, vermeintlich moralische Intuition verspricht, also Urteile über Gut und Böse, die sich von selbst zu verstehen scheinen und aus diesem Grund unmöglich zu bestreiten sind. Der deskriptive Welterklärungsanspruch des modernen Antisemitismus wie des aktuellen Antizionismus ist also unmittelbar mit einer umfassenden Schuldzuweisung verbunden. Erst diese Amalgierung der Erklärenden mit der moralischen Ebene kann den Eifer der Verfolgung und die Totalität des Ausschlusses verständlich machen. Das Gerücht über den Juden, wie Adorno den Antisemitismus nannte, ist insofern immer ein potenziell empörendes Gerücht. Eine Erzählung über die vermeintliche moralische Minderwertigkeit von Jüdinnen und Juden. Denn unbegründeten Hass wollen sich selbst Antisemiten nicht vorwerfen lassen. Sie glauben stets, vermeintlich gute Gründe für selbigen vorweisen zu können. Feindselige Gefühle, die sich auf die moralische Verwerflichkeit ihres Objekts beziehen, scheinen legitimer zu sein. Feindselige Gefühle, die sich auf die moralische Verwerflichkeit ihres Objekts beziehen, scheinen legitimer zu sein und können auf Zustimmung hoffen, sofern ihre Begründung den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe schlüssig erscheint. Für die aktuelle anti-israelische Bewegung bedeutet dies, dass das vorherrschende Bild von den Israelis zumindest vordergründig in einer Komplementärbeziehung zur akzeptierten Wert- und Normvorstellung der Eigengruppe steht und so auch zu einer negativen moralischen Selbstvergewisserung dient. Innerhalb einer bestimmten Gruppe werden so gerade jene Vorwürfe hegemonial, die dazu geeignet sind, moralische Empörung als ein geteiltes Gefühl hervorzurufen und dadurch die Gruppenidentität zu bestätigen. Das Zeigen eines gruppenspezifischen Empörungsverhaltens wird in der Regel positiv honoriert. Der grundsätzlich negativen Gefühlsqualität der Empörung können sich so lustvolle Momente moralischer Hochgefühle beimischen und dazu anstiften, Empörungsanlässe gezielt aufzusuchen. So stellt etwa der Psychoanalytiker Ernst Simmel fest, das Ich des Antisemiten bläht sich auf. Er fühlt sich überlegen, denn er gehört einer Gemeinschaft an mit angeblich höheren Werten. Durch das Versenken ins antisemitische Gerücht gewährt sich das antisemitische Subjekt oder Kollektiv somit den narzisstischen Genuss der moralischen Selbstaufwertung. Für eine wachsende Anzahl an Menschen fühlt es sich schlichtweg gut an, sich über tatsächliche oder auch über vermeintliche Vergehen Israels zu empören. Denn die empathisch ausgedrückte Identifikation mit der palästinensischen Bevölkerung verwandelt tabuisierte narzisstische Bedürfnisse auf eine gesellschaftlich akzeptierte Ebene, nämlich die der moralischen Empörung und des Mitgefühls. Ein vergleichbares emotionales und soziales Belohnungssystem scheint es hinsichtlich anderer globaler Krisen und humanitärer Notlagen nicht zu geben, was diese aktuell an den Rand des öffentlichen Interesses drängt. So urteilt auch Sartre, man müsse davon ausgehen, dass Antisemiten den leidenschaftlichen Zustand liebten, in den sie gerieten, wenn sie die Ungerechtigkeit der Welt auf die Idee vom Juden übertrügen. Die gemeinsame Affinität für diesen Zustand und die Notwendigkeit seiner wechselseitigen Rationalisierung schweißt die Subjekte zur antisemitischen Gemeinschaft zusammen. Die erstaunliche Bereitschaft unterschiedlicher AkteurInnen über unvereinbare Widersprüche innerhalb aktueller Protestbewegungen hinwegzusehen, ist nicht zuletzt durch die homogenisierende und integrierende Wirkung einer solchen geteilten Empörung zu verstehen. So zeigte sich etwa der Chefredakteur des rechtsextremen Kompaktmagazins Jürgen Elsässer in seiner Solidaritätsbekundung mit Greta Thunberg von dieser integrativen Kraft geteilter Empörung selbst überrascht. Während er Thunberg nach eigenen Angaben als Klimaaktivistin noch zu seiner, Zitat, Lieblingsfeindin erklärt hatte, findet er nun, da sie den anti-israelischen Aktivismus für sich entdeckt hat, fast liebevolle Worte für die, Zitat, kleine verrückte Schwedin und fühlt sich mit ihr im Namen der, in Anführungsstrichen, Menschlichkeit verbunden. Der zum universellen Hauptwiderspruch erklärte Nahostkonflikt leitet zur Hierarchisierung eigener emotionaler Befindlichkeiten und normativer Überzeugung an und lässt so die unwahrscheinlichsten Querfronten entstehen. Ein Phänomen, das wir schon im Kontext des während der Corona-Proteste verbreiteten Antisemitismus beobachten konnten. Die anti-israelische Protestbewegung schafft sich so ihr eigenes manichäisches Paradies, in dem der Gute stets ganz gut und der Böse stets ganz und gar böse zu sein hat. Ein Weltbezug, der ursprünglich dem infantilen Narzissmus entstammt und nur durch Spaltungs- und Projektionsvorgänge erzeugt und aufrechterhalten werden kann. Sind diese Vorgänge jedoch erfolgreich, stellt sich ein Gefühl von Grandiosität und zwischenmenschlicher Verbundenheit ein, das sich insbesondere in Momenten akuter moralischer Entrüstung aktualisiert. Die Bestätigung der Projektion in der Realität, etwa durch reale Verbrechen der israelischen Armee, ist immer auch mit einem Lustgewinn verbunden, die potenzielle Widerlegung der Projektion mit Unlustgefühlen. Im Kontext dieser affektiven und emotionalen Logik wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass Israel keine genozidalen Absichten verfolgt, eine das Ich destabilisierende Enttäuschung, die abgewehrt werden muss. Ambiguitäten und Nuancierungen in der moralischen und politischen Selbstpositionierung werden dadurch ebenso unmöglich wie das antisemitische Gerücht aufklärungsresistent. Denn verhärten sich die projektiven Wahrnehmungsmuster durch wiederholte, kollektive und psychisch wirksame Anwendungen, wird die Möglichkeit abweichender Wahrnehmung fast gänzlich negiert. Das leidenschaftliche Potenzial antisemitischer Empörung geht dann den Tatsachen voraus. Ob der Empörungsanlass real ist oder nicht, spielt also eine untergeordnete Rolle. Das nicht so genau wissen wollen, das jedem Gerücht immanent ist, steigert dessen Attraktivität sogar noch, wie etwa Christine Kirchhoff herausgearbeitet hat. Zitat: Das Lustvolle am Gerücht, so die These, beruht auf einer Ersparnis. Unbewusste Fantasien und Affekte, die man sich sonst nicht zugestehen könnte, können ausgelebt werden. Was einem hier erspart bleibt und die Lust am Gerücht ermöglicht, ist der Aufwand der Realitätsprüfung, beziehungsweise noch einfacher, der Aufwand des Denkens. Beides wird vermieden. Zitat Ende. Der Verzicht auf eine kritische Prüfung eigener Annahmen erlaubt es schließlich, bloßes Meinen als Wahrheit und sich selbst als Autorität zu setzen und so die bewusste Arbeit des Gedankens zu umgehen. Adorno prognostizierte bereits 1955, dass der, Zitat, tägliche Umgang mit der Technik, und er sprach hier hauptsächlich vom Radio, die Unterscheidung zwischen bloßer Meinung und Einsicht der lebendigen Erfahrung noch weiter entrücke. Heute, im sogenannten postfaktischen Zeitalter, vor dem Hintergrund von Fake News und Deepfakes, wird diese Tendenz auf die Spitze getrieben. In der Spätmoderne hat das Verblassen kollektiver Sinn- und Deutungshorizonte und die zunehmende Fragmentierung des Wahrheitsbegriffs eine erkenntnistheoretische und eine moralische Leerstelle hinterlassen. Was wahr und was moralisch geboten ist, soll vor diesem Hintergrund mit dem Verweis darauf beantwortet werden, was sich individuell richtig anfühlt. Denn im Zustand höchster emotionaler Erregung scheint jener, Zitat, Abgrund der Ungewissheit überbrückt, den Horkheimer und Adorno in jedem objektivierenden Akt wie jedem autonomen moralischen Urteil vermuten und in dem das Potenzial der Wahrheit so auch das des Wahns nistet. Die antisemitische Leidenschaft verspricht vor diesem Hintergrund jene Unmittelbarkeit, die angesichts entgleitender Realität und gesteigerter Komplexität nur als falsche zu haben ist. Der Grad körperlicher Erregung genügt schließlich als Maßstab für die Richtigkeit einer Behauptung. Sie suggeriert eine Sicherheit im Urteilen und Fühlen, die angesichts von Ich-Schwäche und realer Ohnmacht die drohende narzisstische Kränkung abwenden soll. Zugunsten der eigenen Ich-Stabilität findet eine Abdichtung nach außen und nach innen statt. Das Subjekt, Zitat Adorno und Horkheimer, verliert die Reflexion nach beiden Richtungen. Da es nicht mehr den Gegenstand reflektiert, reflektiert es nicht mehr auf sich selbst und verliert die Fähigkeit zur Differenz. So wird stur an den affektiv besetzten antisemitischen Anschuldigungen festgehalten, selbst wenn diese sich später als unwahr herausstellen. Was einer für eine Meinung hat, wird, so Adorno, als Besitz zu einem Bestandstück seiner Person. Eine Infragestellung der leidenschaftlich hervorgebrachten Ansichten muss demnach als Angriff gegen die eigene Person und den sicheren Hafen des Manichäismus wahrgenommen und abgewehrt werden. Einmal für wahr gehaltene Falschmeldungen können dann kaum mehr revidiert werden. Hier bestätigt sich in fataler Weise die in den Sozialwissenschaften als Thomas-Theorem bekannte Einsicht, Zitat, wenn die Menschen Situationen als wirklich definieren, sind diese in ihren Konsequenzen wirklich. Im auffälligen Kontrast zu dem moralischen Selbstverständnis jener, Zitat, in Anführungsstrichen, ehrbaren Antisemitin, stehen die Empörungsabwehr und die Verweigerung von Mitgefühl angesichts schwerster Verbrechen an Jüdinnen und Juden. Eva Illouz spürte bereits unmittelbar nach dem 7. Oktober, welche Tragweite jene selektive Empörungsbereitschaft innerhalb großer Teile der globalen Linken haben würde. Ich glaubte, so schrieb Illouz kurz nach den Massakern, dass das politische Lager, das am meisten von den Gräueltaten abgestoßen sein würde, meine eigenen Leute wären, die Linken. Stattdessen, so Illouz weiter, stand die Linke in einem erstaunlichen Widerspruch zu der Panik, der Angst und dem Schock, die die jüdische Welt erfasst haben. Sie war nicht nur gleichgültig gegenüber der tiefen Trauer und dem Grauen, sie hat auch diverse Strategien angeboten, um sie herunterzuspielen. Und in ihrem kürzlich auch in deutscher Übersetzung erschienenen Buch, der 8. Oktober, fügte sie hinzu, und das wurde in der Einleitung schon zitiert, kein Massaker habe so viele Menschen glücklich gemacht. Auch für Jean Amary waren es insbesondere die, Zitat, Gesichter von Stein, der unbeteiligten Deutschen, die ihn noch Jahre nach seiner Befreiung aus dem KZ Bergen-Belsen verfolgen sollten. In ihnen zeigt sich, damals wie heute, auf wie wenig Solidarität sich Jüdinnen und Juden verlassen können, wenn politische, strafrechtliche oder militärische Schutzsysteme versagen. Nicht zuletzt deshalb bezeichnet Ralph Giordano, auch Holocaust-Überlebender, die emotionale Indifferenz der Deutschen in der Nachkriegszeit in seinem gleichnamigen Buch als zweite Schuld. Die Verweigerung von Mitgefühl gegenüber Jüdinnen und Juden, und damit komme ich auch langsam zum Ende, ist also kein neues Phänomen, sondern ein konstitutives Moment des Antisemitismus und seiner emotionalen Logik, welche sich in antisemitischen Taten ebenso ausdrückt wie in den Reaktionen unbeteiligter Dritte auf diese Taten. Diese Haltung ist es, die Adorno mit dem Begriff der Kälte zu fassen versucht und die er als eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür benennt, dass, Zitat, so etwas wie Auschwitz sich inmitten von einigermaßen gesitteten und harmlosen Menschen hat abspielen können. Zugleich versteht Adorno die allgemeine emotionale Regungslosigkeit nicht als anthropologische Konstante oder bloß subjektive Disposition, sondern als psychosozialen Effekt moderner Vergesellschaftung, der, Zitat, als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür war, dass nur ganz wenige sich regten. Gleichgültigkeit gegen das Leid und das Schicksal der Einzelnen ist in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft also keine Zufälligkeit. Sie ist emotionaler Niederschlag des Siegeszuges zweckrationaler Vernunft und des Tauschprinzips, das in seiner Totalität die Abstraktion vom Besonderen auch in sozialen Beziehungen fordert. Die Reduktion zwischenmenschlicher Beziehungen auf Zweckrationalität und Konkurrenz führt zu einer allgemeinen Abschwächung affektueller Intersubjektivität und Offenheit. Während jedoch bisher die politische Linke sich hinsichtlich ihrer politischen Sensibilität von der Rechten zumindest dadurch unterschied, dass sie das Mitleid als politisches Gefühl institutionalisierte, übt sie sich seit nunmehr 2 Jahren in der bewussten und teilweise genussvollen Verweigerung von Mitgefühl gegenüber Jüdinnen und Juden bis hin zur Legitimierung konkreter Gewaltanwendung. Der alltägliche Verzicht auf psychische, verbale und körperliche Gewalt ist immer mit einer innerpsychischen Anstrengung und Unterdrückung aggressiver Impulse verbunden. Die Übertretung der Tabugrenzen gegenüber dem vermeintlich universellen Aggressor jedoch kann vor diesem Hintergrund im Sinne Freuds als ein gestatteter, vielmehr ein gebotener Exzess, ein feierlicher Durchbruch eines Verbots verstanden werden. Dieser im Freudschen Sinne feierliche Durchbruch wird heute gerade von denen, die sich selbst als Friedensaktivistinnen definieren, zelebriert. Ihre heimliche und manchmal auch offene Faszination und Gutheißung von Gewalt an Jüdinnen und Juden kann so lange moralisch legitimiert werden, wie der Manichäismus ihrer Weltanschauung unangetastet bleibt und sie ihre eigene Grausamkeit in die Erzählung einer vermeintlich höheren Gerechtigkeit und einer vermeintlichen Mitschuld der Opfer einordnen können. Illouz interpretierte die reaktiven Haltungen früh als emotionalen Grenzmarker eines vermeintlichen Humanismus, der sich in der Praxis als ein regressiver Partikularismus herausstellen sollte. Insofern bezog sich ihre Kritik nicht nur auf die politischen Diagnosen und Forderungen der anti-israelischen Bewegung, sondern mehr noch auf deren affektive Reaktion als kleinste Einheit antisemitischer Ideologie, die nicht zuletzt über den Appell an moralische Gefühle und die Verhinderung von Mitgefühl wirksam wird. Danke.